Hier und euch einen wunderschönen guten Abend hier zu 1Live 4 mit mir, Klaus 4. 3 Stunden Musik. Ich leide immer noch so unter den Nachwirkungen einer Erkältung und einen angedachten Jahresrückblick hätte ich echt nicht hingekriegt für heute. Hoffe einfach mal, dass ich das in der nächsten Woche schaffen werde. Stattdessen möchte ich, und das bitte ich nicht als irgendeine Form von zurückgestufter Geschichte zu empfinden, so hier und da ein paar liegen gebliebene Sachen spielen. Einige ganz, ganz wenige Neuheiten, die so vor dem Heiligen Abend noch hier und da aufgetaucht sind. Und zum Beispiel auch Musik der achtköpfigen norwegischen Formation Jaga Jazzist, die ihre Platten seit jeher auf dem Ninja Tune Label veröffentlicht. Big Band Jazz mit Breakbeats, mit vielerlei Einflüssen, die bis hin zu Rapmusik gehen können. Es gibt ein fürstliches Box-Set, das ich in ganzer Fülle überhaupt nicht habe, nur ausschnitthaft. Das reflektiert die letzten 20 Jahre dieser Formation von 1994 bis 14, heißt entsprechend 94-14 und kommt unter anderem mit einer ganzen Reihe von zeitgenössischen Remixen. Einer stammt von dem Los Angeles Komponisten Miguel Edward Ferguson. Damit möchte ich beginnen. whatever it is. Tell me, whatever it is. It's 8 days a week, and I'm running back here to you. You can tell me whatever it is, man. Oh man, surely it's yours and mine. What I was trying to say, should have talked about it. Whatever I say about it, it'll never be the same. Things will never be the same. Without you here, babe, I need you here, babe. Ladies and Gentlemen, hier in der Manege jetzt LTJ Bookham. Thank you. mische mich an dieser Stelle ganz kurz ein. Wir haben gerade einen Titel gehört, der in diesen Tagen viel beredet, besprochen wird. Viele Leute mögen ihn. LTJ Bukem remixed, nicht spektakulär, aber wunderbar smart und daher rollend einen Titel des London House Duos Dusky. Ich glaube, ich hatte das letztens schon erwähnt, letzte Woche, wo ich dieses Titels noch nicht habhaft werden konnte, aber ich habe einen ziemlich super sympathischen Agenten in London, der hat mir den geschickt, Gerald heißt er. Entsprechend haben wir gerade Dusky mit Yuhu gehört im LTJ Bukem Remix. Davor zum wiederholten Mal Eastern District mit 8 Days. Mit diesem Track drifte ich ins Soundtrack-artige. Er stammt von Kid Drama, ehemals oder auch John Convex, eine Hälfte des Drum-and-Bass-Duos Instrumental, das in dieser Form nichts mehr veröffentlicht, meines Wissens. Deshalb gehe ich gleich im Anschluss an diesen Track, der aus dem Herbst dieses Jahres kommt, nochmal zurück zu Instrumental, hin zu einer Aufnahme aus dem Jahr 2011. We'll be right back. Anslag 4 aus dem großartigen Fundus vergangener Instrumental Tracks, einer aus dem 2011 erschienenen Album Resolution 653, eben gespielt, der Titel Waterfalls. Mit diesem Track hier gehe ich noch einige Jahre zurück ins Reich des ganz links außen Left Field gelegenen ehemaligen Dubstep-Labels Skull Disco, dessen maßgebliche Kräfte Shackleton und Apple Blim ein Album veröffentlicht haben rund um den Soundboy, der bei ihnen so etwas immer wie die Konstante war. Abenteuer rund um Soundboy und sein Grab. Hier Soundboys Gravestone gets desecrated by Vandals. Also sein Grabstein wird beschmutzt von Vandalen. Ich will nicht ausschließen, dass die Aufnahme, die jetzt kommt, beeinflusst ist auf die eine oder andere Art und Weise durch das, was wir gerade gehört haben. Hier kommt das neue Grokenberger Vinyl. Was es damit auf sich hat, erzähle ich etwas später. Grokenberger. darf hier zum Ende dieses Tracks hin nochmal ganz kurz auf Grokenberger zurückkommen. Großartiger Name. Dahinter verbirgt sich der Name eines jungen Labels, das Anfang dieses Jahres gegründet wurde, rund um den Goethe-Bunker in Essen. Ist es ein Essen-Berliner Label mit wenigen Beteiligten? Philipp Otterbach ist ein DJ-Produzent aus Berlin, der ebenso Tracks zuschustert auf bisher drei Veröffentlichungen wie das Essener Duo Cartier Midi, hinter dem unter anderem auch Cramp steckt. Und genau den Cramp haben wir jetzt auf der Grokenberger 03 der dritten Veröffentlichung gerade gehört mit dem Titel Hidden Process. We'll be right back. So ein Album kann Monate, mitunter auch Jahre alt sein. Wenn ich es so durch diverse Zufälle bedingt für mich neu entdecke, ist es für mich natürlich und wäre es für jeden anderen vermutlich auch ein neues Album. So geht es mir mit dem britischen Trio O, wie das französische Wasser, also E-A-U-X geschrieben, das ich in der letzten Woche in Belgien im Rahmen des Glimpse Festivals gesehen habe. Hier nochmal kurz anspiele mit übrigens genau demselben Track, den ich bereits am letzten Sonntag gespielt habe. Den finde ich einfach in seiner Dichte und Dringlichkeit überragend, ohne das andere Material hier schmälern zu wollen. Diese elfenhafte Stimme mittendrin gewissermaßen gehört einer Frau namens, bin gar nicht sicher im Moment, wie man diesen Vornamen, spricht man den Sian oder Sian? Sian Ahern gehört dieser Name jedenfalls. Davor will ich nicht verhehlen, habe ich Musik aus dem Album des Amerikaners Lord Raja gespielt, das vor wenigen Tagen erschienen ist, ziemlich viel Furore gesorgt hat, mit vielen Tracks kommt, die, wenn man so will, eine ganze Reihe von Fragezeichen auftürmen, merkwürdig verbogene Klangskulpturen, aber eben auch welche wie den gerade gehörten, die zumindest ansatzweise eine Annäherung wagen, in diesem Fall an rhythmische Musik wie zum Beispiel Techno. A Constant Moth ist der Albumtitel von Lord Raja. Während ich das erzähle, läuft hier an, bis zu den Infos gleich um 23 Uhr, ein Beitrag aus der Bad Taste Geburtstagscompilation 5th Anniversary Volume 2. Und das Label kommt aus Sheffield. Und zwar dieser Track hier von Louville. Dawn 46 heißt er. Bis gleich. Die Zeit um Heiligabend, Weihnachten herum ist seit jeher vollgestopft mit Ritualen aller Art. Jeder, jede ist aufgerufen, das Seine, das Ihrige dazu zu tun. Und bei mir hat sich seit einigen Jahren eingeschlichen, dass ich immer so in dieser Zeit Musik spiele von einem Ehepaar aus New York, dem Pastor Reverend Vito Aiuto und seiner Frau Monique. Die beiden nennen sich The Welcome Wagon, sind sehr eng verzahnt mit dem hierzulande wesentlich bekannteren Sufjan Stevens, auf dessen Label Asthmatic Kitty sie auch die ein oder andere Platte veröffentlicht haben. Unter anderem diese hier aus dem Jahr, ich glaube es ist 2009, Welcome to the Welcome Wagon, wo sie dazu aufrufen bzw. Den Berg vor sich haben und der will bestiegen sein. Up on a mountain. He cries through. cold reality started to bend to your hidden insanity pleasures and promise of adventure and bridges burned in every turn we made until I was yours, yours to keep. But on the other side of the glass wall, I'd left a part of me, found a place to hide it, a tiny seed, to be nourished, the finest dreams, weaving love into life, who knew it would grow beyond you. All strings attached, I detached from you slowly, just slowly. Noch so ein beseeltes Lied wie das, welches zuvor lief. Dieses hier stammt aus Island von Ólöf Arnalds aus ihrem bereits im Oktober erschienenen Album Palm, der Titel Patience. Thank you. Der britische Produzent, Musiker, Kindness, hat in diesem Jahr sein insgesamt zweites Album vorgelegt mit dem Titel Otherness im Herbst dieses Jahres. Wunderschöne, nach vorn gedachte, hier und da etwas verdrehte R&B und Soul-Nummern mit vielen unterschiedlichen Stimmen, vielleicht nicht zuletzt deshalb auch Otherness. Eine gehörte bzw. gehört Robin, die wir auch hier zumindest snippethaft wiederhören im Remix des Titels Who Do You Love von eben diesem Album. Und diesen Remix hat der Franzose Joachim angefertigt, begradigt das Ganze ein bisschen, macht einen echt hübschen Elektro-House daraus, wie ich finde. Kindness featuring Robin, Who Do You Love im Joachim Remix. Hier kommt noch so ein Fundstück aus den frühen Tagen des Dezembers. Git Head, die Band um den ehemaligen Wire Colin Newman und seine Frau Malka Spiegel mit dem Album Waiting for a Sign. Fehler, eben. Das sind so kleine Worte, die rutschen einem so rein, insbesondere bei einer Band, die nach meiner Erinnerung ihr erstes Album Pink Flag 77, 78 veröffentlicht hat. Colin Newman ist natürlich richtig hier eine der Figuren hinter Githead und hinter ihrem neuen Album Waiting for a Sign. Aber wenn ich sagte ehemals Wire, da müssen wir, oder ehemalig, da müssen wir dieses Wort natürlich ganz schnell streichen. Denn im Moment, wo ich es ausgesprochen hatte und die Musik abfuhr, fiel mir ein, meine Güte, die haben doch zuletzt noch was veröffentlicht. Das habe ich natürlich in der Zwischenzeit schnell recherchiert und tatsächlich, dem ist so. Eigentlich haben Wire immer irgendetwas veröffentlicht, wenngleich auch schon mal 8-9 Jahre Pause dazwischen waren. Also ist Colin Newman aktuell immer noch Kopf der britischen Band Wire. Ich habe so seit einiger Zeit ein Duo als eins meiner deutschen Favorite Bands entdeckt aus Hamburg. Die beiden nennen sich Twisk. Mit einem der beiden, Lennart, stehe ich im regelmäßigen Kontakt, was sehr schön ist. Ich mag ihren minimal, leicht wavig ausgerichteten Rock und möchte den an dieser Stelle nicht zuletzt auch deshalb spielen, weil mir immer mal wieder Tracks so ein bisschen inspiriert, zumindest von weitem, scheinen so von dem Wire-Githead-Kosmos, den wir ja eben gehört haben. Deshalb will ich die Pause hier auch gar nicht zu groß machen. Es gibt von Twisk, diesem bezaubernden Duo aus Hamburg, eine neue EP, die heißt Odd Lots, aus der ich gerne hier dieses Piece mal spielen würde. Twisk. Go to bed early, I won't be tired tomorrow. If I go to bed early, I won't be tired tomorrow. And I get bored. You are Das britische Hauslabel aus Music mit einem Produzenten aus Kanada, Buana, und einem Titel aus dessen Flute Dreams EP, die Anfang Dezember erschienen ist. Davor habe ich eine Band gespielt, deren komplizierte Arrangements und deren heller Sound mich, seit ich diese Gruppe kenne, das sind jetzt doch schon eine ganze Reihe von Jahren, Progressiv-Pop könnte man sagen, mich eigentlich sehr beeindruckt. Ich mag die Band über die Maßen und sie kommen mitnichten aus den Niederlanden. Die Dutch Uncles sind eine britische Band. Sehr wohl habe ich sie nach meiner Erinnerung aber genau dort in den Niederlanden im letzten Jahr live gesehen im Rahmen des Eurosonic Festivals. Und ich muss euch wirklich sagen, manchmal ist das so eine Geschichte. Man geht zu einer Band, viele von euch werden das kennen, und erhofft sich doch so das ein oder andere. Und der Laden ist auch gut gefüllt und dann spielt die Band zwar ihre Songs korrekt, kippt aber mental völlig um, wenn sie feststellt, dass nach dem ersten und auch nach dem zweiten Song der Beifall sich doch arg in Grenzen hält. Dann bekommt das so eine total introvertierte Fahrtrichtung, verschüchtert, Ratlosigkeit. Die Gruppe wirkte also völlig neben der Spur mit jeder Minute, die das Konzert weiterging. Und ich will hier nicht den Übersensiblen spielen, aber ich muss sagen, das tat mir regelrecht weh, das zu beobachten, wie hier wirklich gute Tracks, auch absolut korrekt, aber was heißt schon korrekt im Rahmen eines Live-Auftritts, gespielt wurden, aber irgendwie nichts passierte und die Leute alles, was dann noch vor sich ging, eher schulterzuckend quittierten, als das Konzert dann endlich zu Ende war, machten, dass sie aus dem Laden rauskamen. Das ändert nichts daran, dass ich auch die neue Single der Dutch Uncles, die ich eben einfach mal gespielt habe, In and Out, aus dem kommenden Album Oh Shudder, wieder mal ausgezeichnet finde. Bei der Vorbereitung zur heutigen Sendung musste ich eine ganze Weile innehalten im späten Nachmittag, als ich vom Tod des österreichischen Komponisten und Sängers Udo Jürgens erfuhr. Und ich bin dann an die entsprechende Stelle in meinen CD-Regalen gegangen und habe einfach mal eine Doppel-CD hervorgezogen, die ich mir vor vielen Jahren bei einer Gelegenheit, die ich nicht mehr genau ausmachen kann, gekauft habe. Udo Jürgens Lieder, die im Schatten stehen. Eine Compilation, auf der sich unter anderem ein Lied findet, das ich jetzt auch gleich spielen möchte. Damals wollte ich erwachsen sein. Ein Lied aus dem Jahr 1978. Bitte versteht es nicht falsch, wenn ich einfach mal erzähle, dass ich Anfang der 80er Jahre bei einem Essen gelandet bin in München, das die dort beheimatete Plattenfirma Ariola gab. Und irgendwie kam ich neben ihm, neben Udo Jürgens zu sitzen. Es ist wirklich keine Geschichte, die so mächtig ist, dass man sie abendfüllend erzählen müsste. Das will ich auch gar nicht tun. Aber wie das so ist, wenn zwei Menschen, die sich absolut nicht kennen und auch vermutlich völlig unterschiedliche Biografien haben, wenn die nebeneinander sitzen, irgendwie kommt es dann doch zu einem Gespräch. Das kann ich natürlich mehr als 30 Jahre danach nicht mehr hier wiedergeben. Unvergessen ist mir allerdings, wie Udo Jürgens mit wirklich leuchtenden Augen mir einige Dinge über die Beatles erzählt hat. Er, der in Harmonie- und Melodielehre ja perfekt ausgebildet ist, und ich, der ich nicht ansatzweise sein Wissen hatte, aber immerhin so, sagen wir mal, bedingte Notenkenntnisse. Irgendwie sprach Udo Jürgens mir gegenüber von einem Beatles-Lied, von dem er sagte, das hat er wirklich so gesagt, bis zu seinem Lebensende nie ganz richtig entschlüsseln, wie man ein solches Lied schreiben könne. Und dann begründete er das harmonisch, melodisch. Natürlich ist mir diese Begründung längst entfallen, aber wenn ich die Gesangsmelodie des entsprechenden Beatles-Liedes höre, dann glaube ich zu wissen, was er meinte, das so relativ ungewöhnlich anfängt und dann aber im weiteren Verlauf der Gesangsmelodie die einmal eingeschlagene Tonhöhe komplett verlässt, ganz nach unten geht, um die Melodie von unten aus dann weiterzuführen. Das ist wirklich einmalig und ausgesprochen ungewöhnlich, selbst für Leute wie mich, die eben, wie gesagt, ich sagte das so mit Harmonielehre und musikwissenschaftlichen, theoretischen Dingen, natürlich nicht ansatzweise so beschlagen sind, wie Udo Jürgens das Zeit seines Lebens war. Ich möchte ein Lied spielen von Udo Jürgens, das habe ich gesagt, das heißt, damals wollte ich erwachsen sein. Und es liegt auf der Hand, dass ich danach dann auch das entsprechende Beatles-Lied spiele. Vor ein paar alten Fotos sitz ich nun seit Stunden. Ich habe ein Stückchen Erinnerung gefunden. Unser Liebling im Garten, so steht's drauf zu lesen. Es ist an meinem 5. Geburtstag gewesen. Die Mundharmonika hab ich damals bekommen. Und Vater hat mich mit in den Zirkus genommen. Dass ich Lokführer werde, hatte ich längst entschieden. Von den Träumen sind mir nur die Schranken geblieben. Damals wollte ich erwachsen sein. Ich weiß das noch wie heute. Wenn mich das Leben traurig macht, träum ich von dieser Zeit. Das Beten war so einfach, es gab gar keine Zweifel. Der liebe Gott war oben und ganz unten der Teufel. Die Uhr an der Wand hing für mich da zur Zierde. Ich ahnte nicht, dass sie einmal so wichtig sein würde. Die Schmetterlinge waren viel bunter als heute. Und der Tod war nur etwas für ganz alte Leute. Den Globus auf dem Schreibtisch seh ich heut noch stehen. Ich konnte mit 2 Fingern die Welt einfach drehen. Damals wollt ich erwachsen sein. Ich weiß das noch wie heut. Wenn mich das Leben traurig macht, träum ich von dieser Zeit. So Worte wie Heimweh brauchte ich nicht zu kennen. Ich brauchte nur abends nach Hause zu rennen. Mit zerrissenen Hosen und aufgeschlagenen Knien. Die Mutter hat geschimpft und dann hat sie's verziehen. Für mein Knie und für alle Wehwehchen hat's eben bei ihr immer die richtige Salbe gegeben. War ich wirklich mal traurig und mir kamen die Tränen. Als Kind darf man weinen und braucht sich nicht zu schämen. Damals wollt ich erwachsen sein. Ich weiß das noch wie heut. Wenn mich das Leben traurig macht, träum ich von dieser Zeit. Wenn mich das Leben traurig macht, träum ich von dieser Zeit. That's all I want to say. Until I find a way, I will say the only words I know that you understand. Michelle, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble, I need to, I need to, I need to, I need to make you see, oh, what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. I want you, I want you, I want you. I think you know by now. I'll get to you somehow. Until I do, I'm telling you so you'll understand. Michelle, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble, and I will say the only words I know that you understand. The Beatles, Michelle. Udo Jürgens ist am heutigen Nachmittag an Herzversagen gestorben im Alter von 80 Jahren während eines Spaziergangs. Titel, ich sag's nochmal, den ich eben gespielt habe, Damals wollte ich erwachsen sein, erfindet sich auf dieser Compilation, die ich mir irgendwann mal besorgt habe, Lieder, die im Schatten stehen, Folge 5 und 6, wahlweise auch auf seinem Album Lieder, die auf Reise gehen, aus dem Jahr 1978. Bevor ich weitermache, erlaubt ganz kurz, dass ich noch kurz erwähne, was ich da zuletzt in den letzten etwa 8-9 Minuten gespielt habe. Zunächst Musik des Japaners Mushiba, dessen Album White Girl mir in den letzten Wochen hier mit seinen chilligen Sounds sehr ans Herz gewachsen ist. Entsprechend Musik aus diesem Album White Girl. Und dann habe ich ein weiteres Mal zurückgegriffen auf die Musik, auf das Boxset des skandinavischen Kollektivs Jaga Jazzist. Die versammelten nicht komplett natürlich, aber eine Reflexion bezüglich der letzten 20 Jahre von 94 bis 14 in einem fürstlichen Boxset. Darunter auch eine ganze Reihe von aktuellen Remixen. Ein Titel, Kitty Wu, nämlich, den ich gespielt habe, eben im Machine Drum Remix, wurde von eben dem von Machine Drum in Richtung Footwork remixed. Jetzt möchte ich noch ein paar Sätze, es sind nicht so viele, loswerden zu Belgien. Ich war vor 8 Tagen, sage ich jetzt einfach mal, ich habe so ein schlechtes Zeitgedächtnis, auf dem Glimpse Festival in Gent. Es gibt dort einen wunderbaren Plattenladen, der über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt ist, Music Mania. Dort bin ich fast schon traditionell, müsste ich sagen, hineingegangen und oft fokussiere ich mich da so ein bisschen auf ältere belgische Musik und meine Aufmerksamkeit erregte diesmal ein Sampler namens Funky Chicken Part 1, auch der zweite Teil dieser Reihe, ganz offensichtlich Funky Chicken ist inzwischen erschienen Part 2, aber ich dachte mir, fang mal von vorne an und nimm erst einmal den ersten Teil, der zusammengestellt worden ist vom Belgier Stefan van den Berge. Das ist ein Sampler, Funky Chicken, der versammelt größtenteils Big Band Musik der 70er Jahre. Und die Geschichten, die Anekdoten dazu lesen sich ganz interessant, unter anderem insofern, als dass viele der Stücke relativ spontan damals in den entsprechenden Studios eingespielt worden sind. Zur Verfügung stand gewissermaßen überschüssige Studiozeit. Das heißt, die Musiker, echte Hochkaräter, Mietmusiker, waren eingekauft worden, um an irgendeiner Pop-Produktion teilzunehmen. Dafür mussten sie Sachen einspielen. Wenn die dann im Kasten war, ging der Hauptprotagonist nach Hause, er hatte seinen Job getan. Es blieb oft noch etwas Zeit übrig und die Musiker versammelten sich und erledigten in dieser Zeit, sage ich jetzt einfach mal, so ein paar Jam-Sessions, die dann auch mitgeschnitten wurden. Und aus diesem Fundus, zumindest teilweise, rekrutiert sich das, was besagter Stefan van den Berge zusammengetragen und jetzt als Funky Chicken Part 1 veröffentlicht hat. Da mussten dann natürlich auch oft in aller Schnelle Bandnamen kreiert werden und die waren dann oft so etwas lustig und vielleicht auch nicht ganz ernst gemeint, wie zum Beispiel Chicken Curry and his Pop Percussion Orchestra. Das ist genau die Formation, deren Beitrag von diesem Sampler ich jetzt hier mal spielen möchte. Also belgische Funky Chicken Musik aus dem ersten Teil. We'll be right back. Wenn ich zu Beginn der Sendung vor etwas mehr als 2 Stunden unter anderem das Stichwort Liegengebliebenes in den Ring warf, dann bezieht sich das unter anderem auf die gerade gehörte Musik der dänischen Formation Future 3, die ich zu kennen glaube bereits seit den 90er Jahren. Ich meine, dass die doch schon so lange existieren und auch etliches veröffentlicht haben, das schon immer zumindest so mit einem Bein, mit einem halben Bein auch in Breakbeat-Musik verankert war. Das Album aus dem Oktober dieses Jahres. Darf ich das bei der Gelegenheit eben auch noch loswerden? Viele Leute sagen immer diesen Jahres. Das ist falsch. Es heißt ohne Wenn und Aber dieses Jahres, und diesen Jahres ist falsch. So, wo waren wir stehen geblieben? Bei Future 3. With and Without heißt das Album aus dem Oktober, liegen geblieben bei mir, wie einige andere Alben aus dem Oktober auch. Ich überlege die ganze Zeit, sag mal, was habe ich da eigentlich gemacht? War ich da faul? Hatte ich da keinen Bock? Das kann eigentlich nicht sein. Vielleicht liegt es daran, dass wirklich so arg viel herausgekommen ist und dass dieses Album, das muss ich gestehen, mich auch nicht in Gänze umgehauen hat. Also ich will hier nicht den Eindruck erwecken, ich würde hier etwas verspätet so etwas wie einen Schatz heben. Nein, das war so hier und da, waren so ein paar Pieces, die fand ich einfach ziemlich gut. Future 3 with and without. Ohne Einschränkungen weitermachen möchte ich jetzt erneut mit einem Belgier, dessen Musik nicht nur mir die Schuhe auszieht und der hier in Deutschland möglicherweise noch viel zu unbekannt ist. Sein Name ist Bert Dox. Er kommt, wie gesagt, aus Belgien. Er ist Gitarrist, auch Sänger, Komponist, spielt in mehreren Bands. Oft ist so etwas gar nicht gut. Seine Hauptgruppen sind die Flying Horsemen, wo er auch singt, und die Formation Dongs Dongs, die weitgehend instrumental operiert. Bei einer Gelegenheit so zwischen Tür und Angel konnte ich Bert Dox mal kennenlernen. Wir verstanden uns auf Anhieb, hatten im Grunde nur 2-3 Minuten Zeit, weil seine Managerin ihn weiterschleppen wollte, schon direkt zu einem Interview. Aber irgendwie war Zeit genug, um ihm meinerseits zu sagen, hör mal, dein Konzert, was ich da zuletzt gesehen habe mit den Flying Horsemen, das hat mir gar nicht so sehr gefallen. Die Intros waren zu lang. Ich finde, du hattest viel zu viele Sängerinnen auf der Bühne. Das war mir alles zu umständlich und viel zu fein austariert alles. Er musste lachen, ich musste lachen, denn irgendwie war klar, meine Kritik vollzog sich, war wie das berühmte Klagen auf höchstem Niveau. Aber ich muss gestehen, seine Formation Dongs Dongs, die Instrumentale, finde ich einfach besser. Das ist so dunkler, düsterer Blues, Psychedelic, so ein bisschen Desert Rock Einschlag. Und das neue Album wurde mir jetzt auf dem Glimpse Festival dankenswerterweise von der Managerin von Lüth zugesteckt. Und inzwischen weiß ich, dass es unter anderem auch in England für echt hohe Wellen gesorgt hat. Der legendäre Rough Trade Plattenladen in London hat es zu einer seiner wichtigsten Platten der Wintersaison erkoren und alles versucht, um die Band auch live nach London zu holen, was dann funktionierte. Und nicht nur das, Dongs Dongs spielten dann sogar ein Konzert im Rough Trade Plattenladen in London. Ich habe dieses Album schon am vergangenen Dienstag in meiner kleinen Mitternachtsshow vorgestellt, möchte das aber unbedingt hier und heute an dieser Stelle auch tun. Dongs Dongs mit Musik aus dem Album 3.

Der Track ist einfach unverwüstlich. Auch schon 4 Jahre alt, von Tame Impala aus Australien, Inner Speaker, ihr Album aus dem Jahr ziemlich genau 4 Jahre her, 2010. Daraus der Opener It Isn't Meant to Be. Eigentlich eine Pflichtaufgabe, diesen Song einmal jährlich zu spielen, der ich dann hiermit nachgekommen bin. Fleetwood Mac mag ich nun mal in beiden Versionen, der anfänglich bluesigen wie auch der wesentlich stärker der Popmusik zugewandten späteren Version als unter anderem Christine McVie durch ihre, nicht zuletzt vermutlich durch ihre Heirat mit dem Bassisten John McVie mit zur Band stieß, die übrigens zuvor auch in einer Bluesband gesungen hatte, nämlich bei Chicken Shack. Dieses Album Mr. Wonderful von Fleetwood Mac aus dem Jahr 1968, Trying So Hard to Forget, der Song daraus. Eine belgische Band möchte ich noch gerne spielen, die ich so mitgebracht habe. Stadt heißt sie, kommt wie gesagt aus Belgien, ergeht sich in ziemlich gewieften, cleveren Psych-Pop, Psych-Rock-Nummern und hat mir dankenswerterweise von dem kommenden Album Escalators eine Version mitgegeben, die noch nicht amtlich ist, sondern deren Titel aus sogenannten Rohmixen bestehen, also Schnellmixe, die unmittelbar nach der Aufnahmeprozedur angefertigt worden sind, sodass das relativ gesehen was Einmaliges hat. Der Albumtitel steht schon fest, Escalators, Stadt ist die Band, Be Aware heißt der Titel, den ich hier mal spielen möchte. Ich habe lange überlegt, aber ich finde das absolut zumutbar. Es ist ein starkes Stück und seien wir ehrlich, die ersten Mixe sind sowieso meistens die besten. I will be now. Zeit ist Geld. Interpol und Deutsche Bank, FBI und Scotland Yard, Facebook und der Speakerball haben unsere Daten da. Großartige schwedische Chanteuse Jenny Wilson wird im kommenden Jahr im Februar ihr neues Album veröffentlichen, Demand the Impossible. Das ist eine Zeile, die ich zuletzt so in den 80er Jahren aus dem Mund des Grebo-Rockers Zodiac Mindwarp gehört habe. Werden nicht mehr alle kennen, aber den bringe ich demnächst dann hier auch mal wieder mit ins Spiel. Dafür sind wir ja hier. Davor habe ich Henrik Marstall und Anna Lidell, das bezaubernde Dänen-Duo, gespielt mit ihrer Hommage an Kraftwerk Computer World. Hier kommt Kim N. Foxman. Ganz kurz, zwischendurch, diese Kim Ann Foxman kommt aus Hawaii, lebt mittlerweile in Brooklyn in einer umgebauten ehemaligen Feuerwehrwache, so sagt man hoffentlich, und hat nach ihrer Behausung auch ihr Label Firehouse genannt. Die erste Veröffentlichung geht an sie selber mit diesem Titel hier, It's All About You. Ich darf die Gelegenheit hier an dieser Stelle nutzen, mich bei euch zunächst für deine, eure Aufmerksamkeit zu bedanken, möchte euch alles Gute und Liebe für die anstehende Woche wünschen und natürlich insbesondere friedliche und erfreuliche, erbauliche Weihnachtstage für euch, Heiligabend natürlich eingeschlossen. Ich würde mich gleich wohl freuen, wenn wir uns gegebenenfalls am nächsten Sonntag hier wieder hören könnten. Mein Name ist Klaus Vier. Ich darf an dieser Stelle bereits ankündigen, dass ich das Buch hier gleich schließen möchte mit einer Band aus Rotterdam in den Niederlanden, von der wir im kommenden Jahr vermutlich doch noch das ein oder andere hören werden. Die Rats on Raft. Alles Liebe, alles Gute. Ich bin raus. Ciao.